Was passiert mit dem Käsebrot im Bauch? Wenn wir Hunger haben, passiert das nicht ohne Grund. Unser Körper braucht Nährstoffe. Die bekommt er mit der Nahrung. Um an die Nährstoffe heranzukommen, muss der Körper sie als erstes aus der Nahrung holen. Das nennt man Verdauung. Die Verdauung beginnt schon im Mund. Dort sind die Zähne, die das Essen zerkleinern. Durch das Kauen wird es zu einem Brei. Nur so kann unser Körper damit etwas anfangen. Wenn du das Essen heruntergeschluckt hast, landet es im Magen. Dort wird es noch weiter zerkleinert. Was die Zähne nicht geschafft haben, erledigt der Magen. Dazu hat er die Magensäure. Dieser Stoff zerkleinert das Essen, das man nicht so leicht kauen kann. Aber auch, wenn du zum Beispiel einen Kern verschluckt hast, wird der Magen damit fertig. Schädliche Bakterien werden im Magen ebenfalls beseitigt. So können sie uns nicht krank machen. Nach dem Magen wandert der Brei weiter in den Darm. Hier wird es interessant. Der Darm sieht aus wie ein langer Schlauch. Das Essen wandert durch den Schlauch. Dabei werden die Nährstoffe aufgenommen. Der Magen hat ganze Arbeit geleistet. Er hat das Essen sehr klein gemacht. So können die wichtigen Stoffe durch die Wand des Darms in den Körper. So klein sind sie jetzt. Von hier gelangen sie ins Blut und versorgen den ganzen Körper. Der Körper kann aber nicht alles brauchen, was wir essen. Was er nicht verwendet, bleibt weiter im Darm. Der Körper muss es loswerden. Bevor er das tut, schaut er noch einmal nach, ob er nicht doch etwas brauchen kann. Meistens nimmt er sich noch das Wasser aus dem Speisebrei, denn Wasser braucht er immer. Alle anderen Stoffe landen im Klo. So viel Verdauung braucht natürlich Zeit. Der Körper ist mehrere Stunden beschäftigt. Wenn er fertig ist, gibt es meistens schon wieder neues Essen zu verdauen.